Deutschlandfunk. Tag für Tag. Ein Jude in Neukölln, mein Weg zum Miteinander der Religionen, dieses Buch erscheint heute. Geschrieben hat es ein Rabbinerstudent oder besser ein junger ehemaliger Rabbinerstudent, denn wegen seiner Kritik an der eigenen Religionsgemeinschaft oder ihren politischen Vertretern hat Langer seinen Studienplatz verloren am renommierten Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam. In der jüdischen Debatte kam es zu einem Gemeinde kam es zu einer Debatte, bundesweite Medienberichte folgten. Das war vor einem halben Jahr. Ein Vorgang, der gut passt zu unserer Reihe über Religionskritik. Nun ist Langer nicht unumstritten. Für die einen ist er ein Held, für andere ein naiver Narzisst. Johannes Nichelmann traf Armin Langer. Wo? In Neukölln, dem Berliner Bezirk, der zum Synonym geworden ist für ein arabisches und muslimisch dominiertes Viertel. Armin Langer, 26 Jahre alt, sitzt in einem Café in seinem Berliner Bezirk in Neukölln. Im letzten Jahr warf er öffentlich dem Präsidenten des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, Rassismus vor. Schuster war im November vergangenen Jahres in der Zeitung Die Welt gefragt worden, ob er die Integration muslimischer Einwanderer für gelungen halte. Schuster antwortete: Wenn ich mir die Orte in Europa anschaue, in denen es die größten Probleme gibt, könnte man zu dem Schluss kommen, hier handele es sich nicht um ein religiöses Problem, sondern um ein ethnisches. Der damals 25-jährige Rabbinerstudent Armin Langer kommentierte dies in der Tageszeitung mit den Worten: Mein Vorschlag wäre, dass sich der Zentralrat der Juden zum Zentralrat der rassistischen Juden umbenennt. Vom Vorwurf zum Rauswurf. Langer musste im Anschluss seine Ausbildung zum Rabbiner beenden, zumindest vorerst. Ich bewerte diesen Ausdruck übrigens weiterhin als rassistisch. Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Antisemitismus, was auch immer, ist keine Frage von Ethnie, ist eine Frage von soziokulturellen Umständen, Erziehung, was auch immer, aber nicht von Ethnie. Aber es war ein Fehler, ihn bzw. den Zentral der Juden an sich als eine rassistische Vereinigung zu bezeichnen, nur wegen diesem einen unglücklich formulierten Ausdruck. Der Kommentar in der Taz war nicht der erste Text von Armin Langer, der innerhalb der jüdischen Gemeinde für Diskussionen sorgte. Ein Jahr zuvor veröffentlichte er im Tagesspiegel einen Kommentar mit der Überschrift »Muslime sind die neuen Juden«. Darin forderte er, Juden sollten sich solidarisieren mit Muslimen, da sie in Deutschland benachteiligt seien. Wir übernehmen auch ganz viele Diskurse von dem Mainstream, unter anderem auch Rassismus. Und ich finde das persönlich ganz problematisch. Wenn es eine Gruppe in unserer Gesellschaft gibt, die es wissen sollte, wie es sich anfühlt, Ziel von Rassisten zu sein, dann sind wir es. In dieser Woche erscheint im Aufbauverlag Armin Langers erstes Buch »Ein Jude in Neukölln«. Der Titel soll ein Zeichen setzen gegen die No-Go-Area-Rhetorik von Politikern und Medienmachern. Ob schon in Neukölln viele Muslime wohnten, könne man sich hier sehr wohl als Jude oder als Frau oder als Homosexueller unbehelligt bewegen, sagt der Autor. Dennoch, die Kritik an seinen Thesen habe er sich zu Herzen genommen. In Deutschland habe ich gelernt, etwas tiefer zu stapeln. In meinem Herkunftsland Ungarn, wo alle sowieso schon zerstritten sind, würde dieses Buch vielleicht in der provokanteren Variante erscheinen. Aber auch ich habe gelernt, mich hier in Deutschland den Gepflogenheiten anzupassen. Armin Langer weiß, wie Provokation funktioniert. Die Redakteurin der Jüdischen Allgemeinen, Ayala Goldmann, warf ihm Ende 2015 vor, sich mit seinen damals 25 Jahren zu wichtig zu nehmen. Sie zweifelte an seinem politischen Instinkt. Ich abonniere die Jüdische Allgemeine, das heißt, ich bekomme jede Woche diese Zeitung und ich bekomme auch so ungefähr mit, was für ein Narrativ das jüdische Establishment in Deutschland treibt. Und mein Eindruck ist, dass dieses Narrativ nicht der Gegenwart entspricht. Es ist sehr stark von der Vergangenheit geprägt. Und ich glaube, daran sollten wir echt ändern. Aber Langer ist aufgewachsen in Ungarn. Er ist nicht religiös erzogen und hat in Budapest Philosophie studiert. In seinem Buch arbeitet sich der Student an allem ab, was ihn stört in der Debatte um Integration, Antisemitismus und Islam. So kritisiert er den ehemaligen SPD-Bürgermeister von Neukölln, Heinz Buschkowski, für dessen scharfe Rhetorik oder sagt über den Psychologen und Buchautor Ahmad Mansur, er nerve, weil er alle Fehler und Probleme der Welt nur bei Muslimen sehe. Die Debatten, die Ahmad Mansur in der Öffentlichkeit führt, sollte er meiner Meinung nach nicht in der Öffentlichkeit führen, sondern eben in den muslimischen Communities. Und man soll nicht nur über Antisemitismus unter Muslimen reden oder nur über Frauenfeindlichkeit unter Muslimen reden, sondern man soll über Frauenfeindlichkeit im Allgemeinen reden. Die ist ja kein muslimisches Phänomen oder Antisemitismus ist kein muslimisches Phänomen. Es gibt Antisemitismus unter Muslimen und auch unter Nicht-Muslimen. Sein Fokus richtet Armin Langer in seinem Buch vor allem auf die Arbeit in der von ihm mitbegründeten Salam Shalom-Initiative. Sie soll Muslime und Juden näher zusammenbringen und deutlich machen, dass es zwischen den Anhängern der beiden Weltreligionen keine natürliche Feindschaft gebe. Das einfach zu lesende und gut geschriebene Buch »Ein Jude in Neukölln« wirkt stellenweise wie eine Abrechnung mit allen, die in der Vergangenheit nicht an Armin Langer geglaubt haben. Der Publizist ist klug, ambitioniert und selbstbewusst. Seine ehemalige Ausbildungsstätte nennt das fehlendes Fingerspitzengefühl. Der Rauswurf aus dem Abraham-Geiger-Kolleg hat ihm zu noch größerer Aufmerksamkeit verholfen. Richtig genießen kann er das momentan aber nicht. Ich bin eigentlich nach Deutschland gekommen, aus Ungarn, um hier eine Ausbildung zum Rabbiner zu absolvieren. Und jetzt werde ich das wahrscheinlich anderswo fortsetzen müssen, obwohl ich Berlin nicht verlassen will und auch Deutschland nicht verlassen will. Also das ist für mich total unangenehm. Ja.